großartig. Dann hat er gesichtet, es war Yvonne. Ich leg jetzt einfach los. Ja, aber auch für Yvonne rüber. Ich kenne eine Stadt, nach der ich mich sehne. Ich kenne eine Stadt, die wie keine so schön. Ich kenne eine Stadt voll Glanz und voll Licht. Ich kenne eine Stadt, die vergesse ich nicht. Die Kneipe an der Ecke, ein Korn, eine Molle Bier, ein Schrank, ein Tisch, ein Bett und stets eine offene Tür. Viel Herz und große Klappe und die Liebe nur im Sinn, ein Humor, der nicht vom Pappe. Berlin, Berlin, Berlin. Ich kenne eine Stadt, in der Leben pulsiert. Ich kenne eine Stadt, in der Schönheit regiert. Ich kenne eine Stadt, die voll Charme und voll Schick. Ich kenne eine Stadt, in der fand ich mein Glück. Die Straßen voll Boutiquen, die Läden up to date. Die Kneipen, ihre Klicken ziehen dich an wie ein Magnet. Viel Herz, Esprit und Sprüche und die Liebe nur im Sinn. Tessa Witz und dufte Flüche. Berlin, Berlin, Berlin. Ich kenn eine Insel voll Schwupp und voll Leben. Ich kenn eine Insel vom Festland umgeben. Ich kenn eine Insel, die niemals versinkt. Ich kenn eine Weise, die nie mehr verklingt. Verklingt. Viel Herz und große Klappe und die Liebe nur im Sinn. Den Humor, der nicht vom Pappe. Berlin, Berlin, Berlin.